Sinnlosigkeit ist überall. Politiker, die nur an sich selber denken, die werden doch alles in die Armut lenken. Die ganze Nation blutet schon und wir Eiern sind nur andere Länder. Wir sind die Retter der Nation. Ja, wir sind die Retter und viel erwartet uns schon. Wir sind die Retter der Nation. Ja, wir sind die Retter und viele erwartet uns schon. Straßen randalieren, Mörder und Dealer, die sich nicht genieren. Kriminelle Banden, die durch die Straße ziehen und feige Deutsche, die vor ihnen fliehen. Bürger haben Angst und verstecken sich. Was zu tun ist, wissen sie nicht. Doch wir gewinnen den Kampf, nicht verloren. Treue bis zum Schluss haben wir uns geschworen. Gemeinsam für Deutschland werden wir siegen.